Auf NDR 3 in der Bibliothek hören Sie jetzt einen naturphilosophischen Essay von Jürgen Dahl unter dem Titel Annäherung an den Salbei. Salvia officinalis, der echte Salbei. Die jungen Triebe, in Mehl gewälzt und in heißer Butter ausgebacken, bis sie kross werden und auf der Zunge zerbröckeln, sind eine treffliche Vorspeise, die mit sanfter Bitterkeit den Appetit anregt. Im Tee aus getrockneten Salbeiblättern erscheint diese Bitterkeit isoliert und gesteigert. Kindern ein Gräuel. Die heilende und verwandelnde Kraft der Bitterkeit entdecken sie erst später. Der Geschmack des Salbei ist ein Teil seiner Physiognomie. Und zwar nicht als Bruchteil, sondern als ein Teil, in dem auch das Ganze enthalten ist. Was man erschmeckt, das erkennt man. Und was man isst, das verleibt man sich ein. Das Schmecken ist eine Weise des Kennenlernens. Weniger in der Wissenschaft als im gemeinen Leben, wo man sagt, etwas schmecke nach Verrat oder seine Worte hätten den Beigeschmack von Ausreden. Bis in die Tiefen magischer Weltsicht reicht die Vorstellung, dass man sich durch Essen etwas vom Feind oder vom Gott anzueignen vermag. Einer Sache auf den Geschmack kommen, das will sagen, ihr Wesen wahrnehmen und schätzen lernen. Indem man dem Salbei auf den Geschmack kommt, hat man ihn ergriffen. Ähnlich verhält es sich mit dem Duft. Duft und Geschmack sind in Worten kaum andeutungsweise mitzuteilen. Es gibt nur vage Bezeichnungen wie bitter, würzig, herb, süß, lieblich. Im Ganzen ein mageres Vokabular angesichts der Überfülle möglicher Duft- und Geschmackserlebnisse. Doch ist die Namenlosigkeit ein genaues Zeichen für eben diese Fülle. Es gibt so viele Düfte, wie es duftende Stoffe und Wesen gibt. Die Chemie des Salbeiduftes sagt nichts über diesen selbst. Die Duftgestalt, die da in Erscheinung tritt, ist etwas völlig Neues und Einzigartiges. Für den Duftsinn genauso eine wirkliche Gestalt wie für das Auge die äußere Gestalt der Salbeipflanze und ebenso wie diese ein Ereignis, das etwas prinzipiell anderes ist als die Elemente, aus denen es besteht. Das Wort, das ein Ganzes mehr ist als die Summe seiner Teile, ist so abgewetzt, dass man es oft zu schnell und zu platt versteht. So als gehe es nur darum, das Auftreten neuer Systemeigenschaften zu konstatieren. Wichtiger als diese aber ist es, dass bei einer solchen Neufügung ein bis dahin nicht vorhandenes Phänomen entsteht, das auf der Ebene der mit ihm verwandten Phänomene eine gewissermaßen individuelle Einzigartigkeit darstellt, vergleichbar mit anderen, aber unvergleichlich in seiner Singularität. Den Düften und Gerüchen der Pflanzen werden meist irgendwelche nützlichen Wirkungen im Naturzusammenhang zugeschrieben. Und wenn man einen solchen Nutzen ermittelt hat, neigt man dazu, ihn kurzerhand zum Zweck zu erklären. Worin die Behauptung enthalten ist, der nützliche Duftstoff habe sich im Laufe der Evolution zur Erfüllung eben dieses Zweckes herausgebildet. In Wahrheit wissen wir, gemessen an der Fülle der Erscheinungen, verzweifelt wenig über diese Zwischen- oder Endstufen des Stoffwechsels der Pflanze, viel zu wenig, um mit solcher Kühnheit Zweckkausalitäten postulieren und etwa behaupten zu können, die Gerb- und Bitterstoffe des Salbei seien ein Abwehrmittel gegen Tierfraß, was die beliebte Erklärung für jederlei pflanzliche Bitterkeit ist. Nicht jeder nachweisbare Nutzen lässt sich ohne weiteres als Zweck deklarieren, denn der eigentliche physiologische oder ökologische Zweck der nützlichen Eigenschaft ist möglicherweise ein ganz anderer als der Nutzen, der uns zufällig ins Auge sticht. Im Gesamtzusammenhang eines Lebewesens hat jedes Teil, anders als das Rädchen eines Uhrwerks, viele verschiedene Funktionen und kann nicht auf einen einzelnen Zweck reduziert werden, weil es in viele miteinander verschränkte Zusammenhänge eingebunden ist. Abseits also von Funktionsanalysen gilt es, das Wesen der Pflanze in ihrer Eigenart wahrzunehmen, abgelöst auch von jenen Erklärungen, die die Weise des Werdens betreffen. Als Repräsentant einer Art, und nicht als Endergebnis eines Prozesses, der sich in dunklen Tiefen der Zeit verliert und dessen Aufhellung, so sie gelingt, ihn nicht wieder vergegenwärtigen, das heißt, für das anschauende Erleben wirksam machen kann. Der Anspruch, man habe die Weise des Werdens aufgeklärt, hat die Perspektiven verschoben und die Behauptung möglich gemacht, das Gewordene sei überhaupt nur aus dem Werden zu verstehen. Da schiebt sich die Erklärung vor die Erscheinung. Das ureigene Recht der einmaligen Erscheinung wird geschmälert, indem man die Teile, die sich als evolutionäre Prozessergebnisse deuten lassen, von den Teilen scheidet, deren jeweils einzelne Entstehungsgründe man erst noch bei Gelegenheit zu ermitteln hofft. Da wird dann kaum noch wahrgenommen, geschweige denn ernst genommen, dass sich auf einer Ebene, die weit über allen partikulären Ursachen liegt, ein Wesen eigenen Rechts darbietet. Der Salbei ist der Salbei. Und was er ist, ist etwas fundamental anderes als die Gesamtheit der Anpassungen, die er im Detail geleistet hat. Mehr als die Gesamtheit der Zwecke, denen seine anatomischen und physiologischen Einrichtungen dienen. Schon in seinem Duft gibt er sich unverwechselbar als einmaliges Ereignis zu erkennen, das nicht aufgeteilt und nicht auf irgendetwas anderes zurückgeführt werden kann. Duft und Wärme sind eng miteinander verknüpft. Der Duft ist das Ergebnis eines Verdunstungsvorgangs und bedarf deshalb der Wärme. Die ätherischen Öle und die Harze, die in feinster Verteilung und Vermischung solche Düfte zugleich erwecken und repräsentieren, sind materialisierte Wärme. Zu ihrer Synthetisierung hat der Pflanzenkörper Energie aufgenommen und sie in Ölen und Harzen festgelegt. Vielleicht ist dies sogar eine Form der Abwehr. Die Hitze wird unschädlich gemacht, indem sie aufgeschluckt, verbraucht und damit ihrer versengenden Kraft beraubt wird. Aber die Frage, warum der Salbei die Sonnenwärme in Öl umwandelt, wird bedeutungslos gegenüber dem Phänomen, dass er es tut. Dass er also überhaupt die Transformation der Wärmeenergie in solche der Wärme selbst merkwürdig ähnliche und leicht wieder in sie zurückzuverwandelnde Stoffe zu vollziehen vermag. Der Salbei ist derart auf sein Duftwesen konzentriert, dass das Wässerige fast entwichen zu sein scheint. Der Stängel führt wenig Saft, er ist von einem weißen, trockenen Markgewebe erfüllt und auch die Blätter fühlen sich, wenn man sie reibt, nicht saftig an, sondern lederig. Der Salbei ist gewissermaßen der Laubbaum unter den Lippenblütlern, mit ausgeprägter Verholzung, aber weichen, freilich gegenüber den ganz krautigen Lippenblütlern schon verschmälerten Blättern. Rosmarin und Lavendel sind die Nadelbäume. Ihre Blätter sind lineal-lanzettlich, nur wenige Millimeter breit. Zum Baumwesen des Salbei gehört, dass die Blätter alle gleich sind, höchstens nach oben hin etwas kleiner werden. Sie machen zur Blütenregion hin keine Metamorphose durch, wechseln nicht die Gestalt wie die Blätter vieler krautiger Pflanzen. Schon der Salbei-Sämling kommt wie ein kleiner Baum aus der Erde, starr und mit ziemlich großen Blättern, dann aufrecht und bestimmt in die Höhe wachsend. Wo der Salbei den Winter aushält und dabei sogar einen Teil seiner Blätter behält, verholzen die Haupt- und Nebenäste. Beim ersten Hinsehen könnte man meinen, mit dieser Verholzung sei es nicht weit her. Hier probiere ein Kraut nur die Verkleidung des Baumes mit verdickten Stängeln und papierdünnen, abschilfernden Rindenschichten in sanften Brauntönen. Wenn man aber versucht, einen älteren Salbeiast abzubrechen, erweist sich seine verblüffende Festigkeit. Das Holz ist dicht und gleichmäßig hart, alles Krautige scheint vergessen, deutlich sind auch die Jahresringe zu sehen. In zweifacher Hinsicht aber erinnert sich der Salbei seines Krautwesens. Aus dem jahrealten Stamm sprießen an den Verzweigungsstellen dicht beieinander wieder und wieder neue, meist freilich nur kümmerlich weiterwachsende Ansätze zu neuen Seitentrieben. Sie bestehen aus einem wenige Millimeter langen Stängelstück mit zwei winzigen Blättern. Und was da mühevoll und unzulänglich durch das harte Holz dringt, fällt auch sogleich selber der Verhärtung anheim. Die kurzen Stängel verholzen schnell und sterben dann ab. Die kugelige Häufung dieser pustelförmigen, abgestorbenen Ansätze erweckt den Eindruck einer gallenartigen Wucherung, wie sie bei manchen Pflanzen durch Insekten oder andere niedere Tiere hervorgerufen werden kann. Solche Gallen sind tatsächlich ein Spiegelbild der holzigen Pustelkugeln des Salbei. Während bei diesen das Krautige unmittelbar aus dem Holz entspringt, sind die meisten Gallen kugelige Verholzungen, die übergangslos aus den krautigen Teilen hervorgehen. In beiden Fällen entstehen ganz neue, einander ähnliche Gestalten. Die Kugelform als Manifestation allseitiger Durchdringung zweier gegensätzlicher Prinzipien. Die andere Erinnerung an das Krautige im Holz des Salbei sind die Jahresringe. Ihr Zuwachs ist nämlich selten rundum gleich, vielmehr meist exzentrisch um den Markkanal liegend und auf der lichtzugewandten Seite mehrfach breiter als auf der Schattenseite. Das heißt, dass der Salbei, anders als ein Baum, im dicken Wachstum seines Stammes und seiner Äste abhängig bleibt vom Licht. Die größte Überraschung beim Holz des Salbei ist der Gegensatz zwischen Festigkeit und Leichtigkeit. Einen Salbei-Ast von der Länge und Dicke eines Bleistifts kann man nicht mit zwei Händen zerbrechen. Dabei ist er aber fast so leicht wie ein gleich großes Stück Kork. Solche Wahrnehmungen fügen Stück für Stück dem Bild des Salbei jeweils einen neuen Zug hinzu. Jeder Gegensatz und jede Entsprechung ist zugleich die Manifestation eines Lebensprinzips, einer Gebärde oder Möglichkeit des Lebens, das in Analogien und Antinomien immer neue Fügungen und Erscheinungsformen verwirklicht. Unvermittelt sprießen aus den Achseln der Seitenäste des Salbeistrauchs die Blütenstände, hochgereckte Ähren aus übereinanderstehenden Scheinquirlen, die den grün-weißlichen Busch überragen. Im zarten Violett dieser Blüten entmaterialisiert sich die Pflanze. Sie vereinigt sich mit dem Äther, verströmt in das Element der Luft, verwandelt sich in den materiell nicht mehr fassbaren Seinszustand des Leuchtens einer Farbe. Und das, was keinerlei Raumgestalt mehr hat, Duft und Farbe, teilt sich umso gleichmäßiger dem ganzen Raum mit, als Mitteilung an die Luftwesen, Signal für die Insekten, die die Bestäubung vollziehen, indem sie sich aus der Blüte ihre Nahrung holen. Ahnungslos vollziehen die Bienen und Hummeln das Werk der Befruchtung, indem sie das Angebot der Nektarnahrung wahrnehmen. Die Verknüpfung zweier so inkommensurabler Vorgänge, Fortpflanzung des Salbei und Ernährung der Hummel, ist aber nicht nur ein erstaunliches Zusammenspiel innerhalb des Naturganzen, sondern enthält auch ein Element hintergründiger Heiterkeit. Es ist, als ob man den Briefträgern heimlich Besen anbindet, damit sie zugleich die Gehsteige kehren. Die Salbeiblüten sind ein eindrucksvolles Zeugnis für die Genauigkeit, mit welcher so viele Bestäubungsapparate der Blütenpflanzen auf die bestäubenden Insekten hin eingerichtet sind. Die Bienen und Hummeln sind genötigt, die Unterlippe der Blüte in gerader Richtung von vorn zu betreten, um den tief im Schlund verborgenen Nektar zu erreichen. Und sie setzen, sobald sie mit dem Kopf tief genug eingedrungen sind, einen hochkompliziert gebauten Hebelmechanismus in Bewegung, durch den sie von oben mit Pollen bepudert werden. Von den zwei Staubbeuteln auf jeder Seite der Blüte ist jeweils einer steril und verkümmert. Er sitzt am einen Ende eines zweiarmigen Hebels, am anderen Ende befindet sich der fruchtbare Staubbeutel. Der Hebel ist an einem Drehgelenk so aufgehängt, dass der fruchtbare Staubbeutel von oben auf den Rücken des Insekts gedrückt wird, wenn dieses den sterilen Staubbeutel nach vorn schiebt. Das ist aber nicht alles. Da nämlich die Kraft, mit der das Insekt den Hebelarm bewegt, ausreichend wäre, um die ganze am aufrechten Staubfaden befestigte Vorrichtung zusammen mit diesem wegzuschieben, trägt das Blütenblatt seitlich einen höckerigen Fortsatz, der als Anschlagbolzen wirkt und ein Wegschieben des Staubfadens verhindert. Und dieser Bolzen schließlich ist an seinem äußeren Ende köpfchenförmig verdickt, womit ein Abrutschen des Staubfadens zuverlässig verhindert wird. Beim Wiesensalbei ist der Mechanismus ähnlich, doch wuchtiger. Ein in Schulbüchern gern gebrachtes Exempel. Auch die Narbe, die bestäubt werden muss, hängt über dem Rücken des Insekts. Der Salbei ist aber vormännig, das heißt, zu der Zeit, da der Pollen reif ist, bleibt die Narbe noch geschlossen. Erst wenn der Pollensack leer ist, reift auch die Narbe und neigt sich nach unten. Sie kann also niemals vom Pollen der gleichen Blüte befruchtet werden. Das Rätsel eines so subtilen Mechanismus wird durch seine evolutionstheoretische Erklärung eher vergrößert als gelöst. Wieder schiebt sich die Erklärung vor die Erscheinung und offeriert eine werkzeugtechnische Logik, deren Kennwort dem apparativen Denken einleuchten muss gleichwohl, aber just das nicht leistet, was doch die Theorie der Evolution gerade leisten soll. Einen Entwicklungsvorgang, der offenkundig stattgefunden hat, in seinen Ursachen und in seinem Ablauf plausibel zu machen. Das Kennwort in diesem Fall lautet Koevolution. Pflanze und Insekt, bis in die letzten anatomischen Details und Verhaltensvarianten so aufeinander abgestimmt, dass man im technischen Sprachgebrauch von einer Justierung reden würde, sollen diese Details gemeinsam aus sehr viel einfacheren Vorstufen entwickelt haben, eines dem anderen ständig auf den Fersen, Schrittchen für Schrittchen. Das unglaublich und unnötig komplizierte Hebelwerk des Staubblattes samt Drehgelenk und Widerlager wäre demnach zusammen mit der Vormännigkeit als Voraussetzung der erwünschten Fremdbestäubung über unzählige Zwischenstufen entstanden, deren jede für sich so geringfügig sein musste, dass sie durch einen Mutationsschritt erreichbar war. Andererseits aber stets wirkungsvoll und vollkommen genug, um den damit begabten Individuen einen durchschlagenden Überlebensvorteil gegenüber den nicht abgeänderten Artgenossen zu sichern. Derart, dass diese jeweils völlig verdrängt und vom weiteren Wettbewerb ausgeschlossen würden. Je kleiner man die Schritte denkt, umso geringer auch der ihnen zuzumessende Überlebensvorteil und umso weniger einleuchtend folglich die für die Theorie unentbehrliche Auswirkung, dass die jeweilige Vorstufe ein für allemal obsolet wurde und auf der Stelle in der paläontologischen Versenkung verschwand, aus der sie bedauerlicherweise nicht einmal als Fossil je wieder auftaucht. Die Zumutung, einen solchen Entwicklungsgang als Abfolge kleinster Schritte und diese wiederum als Ergebnisse zufälliger Mutationen zu begreifen, wird dadurch vergrößert, dass man uns hier, wie in zahllosen vergleichbaren Fällen, nicht einmal ein Denkmodell anzubieten vermag, mit dessen Hilfe sowohl die Einzelstufen der Apparatentwicklung als auch die Diskrepanz zwischen der Geringfügigkeit der Abänderungen und ihrer gleichwohl vernichtenden Wirkung auf die nicht damit versehenden Artgenossen plausibel zu machen wären. Freilich, zum Verständnis des Salbei vermöchte auch ein solches Modell kaum beizutragen. Denn was wir vor uns haben, sind eben nicht Vorstufen und Entwicklungsreihen, sondern es ist der Salbei so, wie er ist und gleichgültig, wie er geworden ist. Wendet man den Blick von der evolutionstheoretischen Partikularisierung, von den vagen Andeutungen apparativer Entwicklungslinien wieder zurück zum Salbei selbst, dann wird der tiefe Abgrund sichtbar, der zwischen der Begegnung mit dem Lebewesen und der vermeintlichen Enthüllung seiner Herkunft liegt. Was da evolutionär entstanden ist, steht doch für nichts anderes als für sich selbst, wie auch immer seine Vorfahren ausgesehen haben mögen. Die Blüte also mit ihren merkwürdigen Vorrichtungen verharrt, wartend, und verströmt sich zugleich, gibt und empfängt. Das sind Lebensgesten, die unverstanden bleiben, wenn man sie nur als Funktionen wahrnimmt. Sie fordern vom Betrachter, dass er sich dem Lebewesen zuneigt. Was er von der Wissenschaft erfahren kann, ist von untergeordneter Bedeutung. Es sind eher die Stichworte für eine Ahnung davon, dass unser Wissen von den letzten Details der Lebensvollzüge ganz unzulänglich ist. Und jedes sogenannte Faktum nur ein Erinnerungsposten für 100 andere verborgene und unerkannte Fakten. Die Fakten sind undeutliche Schattenbilder auf einem weißen Vorhang. Dahinter spielt sich das Leben ab. Anschauung, die sich ihrem Gegenstand anvertraut und meditierend überlässt, sieht durch die Schatten hindurch und richtet sich auf das Einmalige der Gestalt als einer Fügung von Möglichkeiten, deren jede in der Art der Metapher ein Grundprinzip des Lebens verwirklicht. Das Ziel des erlebenden Erkennens kann nicht sein, diese Erscheinungen aufs Allgemeine zurückzuführen und damit zu einer Art Musterkatalog zusammenschrumpfen zu lassen, der schließlich, wenn man es nur weit genug treibt, bei der reinen Physik endet. Vielmehr gilt es, die Signaturen der Mannigfaltigkeit miteinander zu verknüpfen und das Netz der inneren Zusammenhänge sichtbar zu machen, mit denen verglichen die kausalen Verknüpfungen eher trivial erscheinen und leicht in die Irre führen können, indem man den Zweck mit dem Nutzen, die Ursache mit der Wirkung, den Weg mit dem Ziel verwechselt. Wo man jeder Gestalt ihr eigenes Recht lässt und sie als einmalige Fügung von Lebensgebärden annimmt, kann die Ursachenforschung nur noch Fußnoten beisteuern. Bei solcher Anschauung, die von selbst den Charakter liebender Zuwendung gewinnt, spinnen sich Verbindungen zwischen dem Betrachter und dem Gegenstand seiner Betrachtung. Es findet ein Austausch statt, der das Gegenübersein aufheben kann. Das beginnt beim tastenden Erfühlen des Stofflichen mit den Händen und mit den Augen. Schließlich ist es der Betrachter selbst, der den Salbei erschafft, indem er, aufsteigend vom gemeinsamen Ausgangspunkt aller Strauchtriebe, die Gebärden der Pflanze nachvollzieht, sich aufwärts erhebt, nach den Seiten ausgreift, im Blatt flach wird und sich dem Licht darbietet, sich im Flaum der schützenden Haare verliert, dann Licht und Wärme in öliger und harziger Materie hortet und verdichtet, schließlich in der Blütenregion wieder abstrahlt als Farbe und Lockung, mit den Luftwesen einen lebenswichtigen, aber doch auch heiter spielerischen Austausch vollzieht und schließlich alle Kräfte und alle Möglichkeiten in kleinen, schwarzen, runden und außerordentlich harten Samenkörnern versammelt. Es ist nicht so, dass dabei der Betrachter nur den Salbei erkennt. Indem er sich in die Pflanzengestalt begibt, empfindet er zugleich, welche Gebärden ihm schwer fallen und welche leicht, welche ihm fremd sind und welche so vertraut wie dem Salbei selbst. Er erkennt sich selbst in den Gebärden des Salbei oder sein Gegenbild. Der Versuch, sich mit dem Pflanzenwesen zu verbinden, indem man die Gesten seiner Entfaltung nachvollzieht, mag als ein ganz unzeitgemäßer, sentimentaler Versuch einer Annäherung erscheinen, die ohne Folgen und Nutzen bleibt. So war denn auch vor einiger Zeit in einer Tabelle, in der die Leistungen der einzelnen Stufen von Naturerkenntnis nach dem heutigen Stand der Wissenschaft aufgeführt wurden, die abschätzige Wertung zu lesen. Eine morphologische Betrachtungsweise erbringe nichts als Naturgenuss. Genuss. Das lässt nun wieder ans Essen denken, an den gerösteten Salbei und an die Einverleibung des Feindes oder des Gottes, Aneignung und Anverwandlung. All dies denn doch wohl mehr als nur ein behagliches Verkosten, dem der Vorwurf der Unverbindlichkeit gemacht werden könnte. Freilich ist dies eine Weise des Erkennens, deren Ergebnisse sich weitgehend der Mitteilung entziehen und der neuzeitlichen wissenschaftlichen Tugend der Reproduzierbarkeit kaum zugänglich sind. Wer aber die Mitteilbarkeit und die Reproduzierbarkeit zum Maßstab macht, behauptet damit, etwas habe nur so viel Wert, wie sich in Worten wiedergeben lässt. Und das ist offensichtlich falsch. Es sei denn, dass man unter Wert tatsächlich den Verkaufswert versteht, für den dies allerdings zutrifft. Da wir aber den Verkauf so exzessiv betrieben haben und betreiben, dass mit Recht von Ausverkauf gesprochen werden kann, so wäre es wohl angezeigt, die Bewertung der Restbestände nach anderen Kriterien vorzunehmen als nach denen der Verkäuflichkeit. Und was die Reproduzierbarkeit angeht, so signalisiert sie, wie alle konstituierenden Prinzipien neuzeitlicher Wissenschaft, schon im Begriff, zugleich mit der methodischen Vorschrift, auch die Weise, in welcher der Gegenstand der Forschung verfehlt oder beschädigt wird. Hinter der Forderung nach Reproduzierbarkeit stand von jeher nicht nur der Wunsch, diese Welt zu verstehen, sondern die heimliche Absicht, sie neu zu produzieren, möglichst in verbesserter Ausführung und den Menschen nicht ausgenommen. Die Mitteilungen der Wissenschaft sind nicht gering zu schätzen. Doch kann sich das Bild des Salbei schier verflüchtigen, wenn man nur sie für wahr nimmt. Es ist aber keineswegs so, dass dieser Betrachtungsweise eine andere, auf den ganzen Salbei gerichtete, komplementär wäre, wie manche vermuten, dass sie sich also ergänzten und dass die eine ohne die jeweils andere unvollständig bliebe. Vielmehr liefert die zergliedernde Analyse nur Materialien und hat eine durchaus dienende Funktion. Der Salbei, erkannt und erlebt nicht als Gegenstand immer weiterer Zergliederung, sondern als ein Wesen eigener und einziger Art, einverleibt und anverwandelt in jeder Weise zwischen Meditation und Essen, zwischen Anschauung der Gestalt und Aufgehen in seinem Duft, steht für alle Wesen dieser Welt, die, wie auch immer, jedenfalls nicht durch unsere Schlauheit, zum Sein gekommen sind. Dass wir scheitern, wenn wir uns ihnen als Feinde, als Eroberer nähern und sie als gierige Benutzer verwerten, braucht keinerlei Beweis mehr. Dass also die Grenzen des Benutzens und neue Regeln des Umgangs wiederzufinden wären, leuchtet ein und wird immer lauter gerufen und gefordert. Aber die Grenzen der Wissenschaft sind nicht aus dieser selbst zu gewinnen, auch nicht die Grenzen wissenschaftlich-technischer Verwertung. Eine Wissenschaft, die durch methodische Kautelen ganze Seinsbereiche ausblendet, ist dafür so wenig kompetent wie ein Augenarzt es wäre, der seinen Patienten bei der Auswahl der Lektüre beraten wollte. Es kann nicht gelingen, mit Zahlen und Fakten ein Verhalten zu bestimmen, dessen allererste Voraussetzung eine wissenschaftlich nicht begründbare Ehrfurcht vor der Unbegreiflichkeit und der Einmaligkeit ist. Es ist ein erster Schritt auf einen anderen Weg, wenn die Gestalten dieser Welt als unwiederbringliche Phänomene wahrgenommen werden, als Worte einer nicht entzifferten Sprache, weit jenseits einer historischen Betrachtung, der sie nur als Belegstücke für die Evolutionsgeschichte gelten, jenseits auch einer ökologischen Perspektive, die das Ganze zu erfassen trachtet und doch verstrickt bleibt in das Fragen nach den Zwecken. Nach dem Grund der Welt sucht man vergebens in der Richtung der Zwecke und Mechanismen. Und der Blick auf den Prozess des Werdens lenkt eher ab von den Gestalten, deren jede mit einer nicht abzählbaren Fülle von Bezüglichkeiten auf jenen Weltgrund zurückverweist. Auf diesem Grund liegt nicht die Einheit des Stofflichen, aus dem die Fülle werden konnte, sondern die Mannigfaltigkeit des Möglichen, die sich des Stoffes bemächtigte. Nicht die Partikel, sondern die Gedanken. Die Fülle ist nicht die Oberfläche der Welt, sondern ihr Grund. Annäherung an den Salbei. Sie hörten einen Essay von Jürgen Dahl. Der Sprecher war Klaus Nägelen.